وتشهد أنه رسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثير. ثم أما بعد، بارك الله فيكم. ودي أنتهي سفرة بشندوج und wir machen weiter mit Erklärung von Riyad al-Salihin und wir sind bei Kapitel 48, Warnung vor Belästigung der Frommen, der Schwachen und der Armen, oder eher nicht nur Belästigung, sondern Schaden, dass man diesen Leuten schadet. Babu al-Tahdiri من إذاء الصالحين من إذاء الصالحين والضعفاء والمساكين. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما الأحاديث فكثيرة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا من عدى لي وليا فقد أذنته بالحرب، ومنها حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم وقوله يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. غريب أن المؤلف يأتي بالحديث هنا. بارك الله فيكم. الإذاء إما أن يكون كلاما أو فعلا، كلاما أو فعلا، بأن تؤذي المسلم مباشرة أو تؤذيه بشكل غير مباشر، وهذا الإذاء حرام للمؤمن والمؤمنة طالما أنهم ما فعلوا شيئا، ما فعلوا شيئا يوجب عقوبتهم أو يوجب الكلام معهم بطريقة أخرى، لأنه أحيانا مثلا قد تؤنب إنسانا أو قد تبين له أنه مخطئ فتبين له وتنصحه، وأحيانا تنصحه بطريقة قاسية قليلا حتى يفهم، فهذا قد يؤذيه. ولكن هذا الإذاء ولو كان في أصله إذاء لأنه مثلا في قلبي يحمل شيء أو كذا، وإنما هو لمصلحته أو لأنه اكتسب هذا الأمر. أما إذا ما كان قد فعل قد قام بفعل يوجب إذاءه سواء بحد أو بعقوبة من القاضي أو بكلمة فيها نصح ولو كانت هذه الكلمة قاسية أحيانا. الأصل في ديننا في هذا الباب بالذات، الأصل في ديننا اللطف والأصل في ديننا الرفق، ولكن أحيانا هناك بعض لا بأس أن يغلظ على الإنسان في بعض الأحيان، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا غلظ النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الناس، مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل نعم الخطيب أنت، نعم الخطيب أنت، عفوا بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت أمام الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤم رجل الناس لأنه بصق باتجاه القبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الذي رفض أن يأكل بيمينه قال ما استطعت فشلت يمينه. فذلك بارك الله فيكم انتبهوا لهذه المسألة. الأصل أن المسلم ما يقول كلمة ما يفعل فعلا فيه تغليظ على الناس أو فيه كذلك نوع من الإيذاء سواء كان بدنيا أو كان هذا الإيذاء قلبيا، إلا إذا اكتسب المؤمن ذلك، يعني إلا إذا هذا. أما الذي يفعل ذلك مثلا بغيبة أو بنميمة أو بفعل، فهذا حمل نفسه أولا البهتان. البهتان هو في الأصل الإنسان يكذب على آخر ويتهمه بشيء ليس فيه. قال يا رسول الله ما الغيبة؟ قال يكرك أخاك ما يكره. قال فإن كان فيه، قال فقد اغتبته. قال فإن لم يكن فيه، قال فقد بهته. والبهتان من بهت مسلما سقاه الله من رذغة الخبال. فالصالح المؤمن المؤمنة الضعفة المساكين يعاملوا معاملة طيبة، وبما فيهم اليتيم وكذلك السائل هو الفقير الذي يسأل الناس، الذي يسأل الناس. فلا يجوز مثلا أن يظلم اليتيم أو يظلم السائل أو يعامله النهر هو الطرد الشديد الغليظ. وأما الحديث بارك الله فيكم من عاد لي وليا فقد تكلمنا عليه أكثر من مرة. وأما حديث سعد في أبي بكر رضوان الله عليه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أغضبت الصحابة اللي هم أهل الصفة، هل أغضبتهم؟ لأن أغضبتهم فقد أغضبت ربك. وأما الحديث الآخر بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، وهو حديث من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. الله أعلم الشاهد منه هو فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه. يعني إذا أنت ظلمت الآخرين فإن الله سبحانه وتعالى لن يترك ذلك لك، وإنما الله سبحانه وتعالى سيعاقبك على هذا الفعل. والله تعالى على فعل. بارك الله فيكم. دي فارنونغ فور شادن أودر بلستيغونغ دا فرومن شواخن und armen. الله سبحانه وتعالى sagt sinngemäß übersetzt: Und jene, die gläubige Männer und gläubige Frauen zu Unrecht kränken, die laden offenkundiges Schändlichkeit und Sünde auf sich. Und Allah sagt sinngemäß übersetzt auch: Was darum die Weise angeht, so tue ihr kein Unrecht. Und was den Bittenden angeht, so weise ihn nicht ab. Und die Hadith, die sind viele, zum Beispiel das Hadith Man ada li waliyan, wer gegen ein Wali von mir ist, gegen einen Gläubiger und so weiter, das haben wir voriges Mal erklärt, Barakallahu fikum. Man ada li waliyan, wer mir jemanden nachsteht, Schaden zufügt oder verfeindet, فقد أذنته بالحرب. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm den Krieg erklärt. Das habe ich schon erklärt. Und dann das Hadith von Sa'd ibn Abi Waqqas, und zwar als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abu Bakr sprach bezüglich der Armen von Muslimen: O Abu Bakr, wenn du diese Leute zornig gemacht hast, dann hast du Allah subhanahu wa ta'ala zornig gemacht. Man sollte sie gut behandeln, die Gläubigen, die Schwachen von Muslimen. Und das letzte, Barakallahu fikum, ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer das Frühgebet in Gemeinschaft, oder wer das Frühgebet betet, dann ist er unter Schutz Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann solltet ihr nicht etwas tun, damit Allah subhanahu wa ta'ala von euch etwas sozusagen verlangt oder euch keinen Schutz gewährt. Weil derjenige, der etwas macht, dass er nicht Allah das gibt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn verfolgen und Allah subhanahu wa ta'ala wird diese Person auf sein Gesicht in der Hölle fallen lassen. Das haben wir auch, Hadith 232 in der deutschen Auffassung, haben wir schon behandelt. Das heißt, die meisten Hadithe haben wir schon behandelt diesbezüglich. Und sowieso, barakallahu fikum, ich denke, diese Kapitel ist... Weil diese Wörter, die sind klar für uns. Du darfst keinem Schaden zufügen. Ob diese Person jetzt fromm ist, nicht fromm ist, ob diese Person arm ist oder nicht, sowieso, du versuchst in deinem Leben keinem Schaden zuzufügen. Aber es gibt Leute, die verdienen, dass man ihnen ein paar Wörter sagt, die vielleicht auch sie kränken. Das heißt, normalerweise Schaden zufügen oder kränken geht mit Wort und mit Tat. Man kann das mit Wort und mit Tat machen. Und normalerweise, man versucht keinem Schaden zuzufügen oder zu kränken. Aber manchmal schon. Wenn diese Person das verdient, zum Beispiel, wenn ein Richter einer Person eine Strafe verhängt, weil diese Person eine schlechte Tat begangen hat, dann verdient diese Person die Strafe. Das ist anders jetzt, als wenn diese Person das nicht verdient. Und da muss man hier aufpassen. Das heißt, angenommen, jemand hat das Vermögen von einem anderen weggenommen. Und das ist bewiesen. Und der Richter sagt, ja, du gehst ins Gefängnis. Oder du musst so viel zurückzahlen. Natürlich, das kränkt diese Person. Aber diese Person, weil er Unrecht getan hat, verdient das. Das geht hier darum, wenn ein gläubiger Muslim oder gläubiger Muslime nicht gemacht haben, dass sie eine Strafe, dass sie eine Kränkung verdienen. Wenn du das machst, dann machst du eine große Sünde. Wenn du das machst, dann machst du eine große Sünde und du wirst dafür zur Rechenschaft gezogen. Du wirst dafür zur Rechenschaft gezogen. Das kann mit Wort sein oder mit Tat. Hier Allah subhanahu wa ta'ala sagt, احتملوا بهتانا واثما مبينا. Das wird diejenigen, die das machen, dass sie die anderen kränken, ohne dass die anderen etwas getan haben, dass sie dafür gekränkt werden dürfen. Wenn man das macht, da hat man Buhtan gemacht. Normalerweise Buhtan heißt, dass du jemandem einen Vorwurf machst, was diese Person nicht getan hat. Das heißt, Beispiel. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam sagte, wenn du hinter dem Rücken deines Bruders etwas sagst, was ihn kränkt, dann du darfst das nicht machen. Da hat man gesagt, oh Prophet, wenn mein Bruder aber diese Eigenschaft hat, der Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wa sallam, du hast Riba begangen. Er sagt, wenn er nicht hat, dann sagte der Prophet, dann hast du Buhtan gemacht. Du hast ihn verleumdet, du hast über ihn gelogen. Und der Prophet sagte, wer einem Muslim etwas verleumdet, was er nicht gemacht hat oder nicht hat, dann wird von der Radhat al-Khabal, die Flüssigkeit der Hölle, trinken. So, man muss so aufpassen. Jedes Wort, was man sagt, oder jede Tat, was man tut, da muss man sich überlegen und abwägen, bevor man das macht. Und wenn man anderen schadet, dann wird man zur Rechenschaft gezogen. Und wenn man die anderen kränkt, ohne Grund, ohne triftigen Grund, ohne richtigen Grund, dann wird man auch zur Rechenschaft gezogen. Auch mit einer Waise, mit einem Kind oder mit einem Bettler, der bettelt. Wenn du ihm nicht gibst, dann brauchst du nicht. Aber du sollst ihm nicht sozusagen zurückweisen, indem du ihn beschimpfst oder indem du mit ihm was machst. Außer in bestimmten Fällen. Aber wenn du weißt, eine Person, die bettelt, diese Person kann arbeiten und der schafft das und der geht betteln, weil das ihm gefällt. Und dann geht er und spielt damit mit Automaten oder der macht Lotto und Glücksspiele. Natürlich, du kannst ihm sagen, fürchte Allah, was tust du? Der wird dir sagen, wieso redest du mit mir so? Natürlich kannst du in bestimmten Fällen so reden. Allgemein, in unserer Region, du sollst weich sein und du sollst Geduld zeigen und langsam mit den Leuten reden. Aber in manchen Fällen, nein, du kannst hart sprechen. Der Prophet sallam sagte, eine Person spuckte in Richtung von Qibla. Er wusste, das ist zum Beispiel die Richtung von Qibla. Wir wissen, du darfst nicht spucken in diese Richtung, jetzt absichtlich. Wenn man vergessen hat, ist es was anderes, aber absichtlich. Der Prophet sallam sagte, du darfst nicht mehr Imam für deine Gruppe machen. Und das war hart vor den Leuten, dass der Prophet ihm sowas sagt. Ein Redner hat geredet, der Prophet sagte ihm, du bist ein schlechter Redner, sag sowas nicht. Ein Mann kam zu ihm, der hat ihm gesagt, du bist eine schlechte Person. Aber war das immer? Nein, der Prophet sallam hat das manchmal gemacht, sallallahu alaihi wasallam. In bestimmten Fällen, wenn das wirkt, aber wenn das überhaupt nicht wirkt und du sagst es umsonst, dann sparst du dir diese Sache. Deshalb, Barakallahu fikum, wir müssen hier verstehen, wenn du jemandem Schaden zufügst oder kränkst, dann wirst du zur Rechenschaft gezogen. Und spezifisch bei den schwachen Leuten oder bei frommen Leuten, das ist natürlich schlimmer in diesem Zusammenhang. Und mal der Prophet sallam sagt, Abu Bakr selber, wenn du diese Leute kränkst, die gut sind, dann machst du Allah zornig, weil Allah subhanahu wa ta'ala nicht akzeptiert, dass man über seine Diener so spricht, subhanahu wa ta'ala. Und deshalb derjenige, der Unrecht tut, der wird zur Rechenschaft gezogen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Babu Ijra'i Ahkam al-Nasi ala al-Dhah.